بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmes Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, der auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala weitermachen mit den Fitra-Handlungen und dann übergehen inshallah ta'ala zum Kapitel Wudu, sofern die Zeit dafür ausreicht. Zunächst einmal, Fitra kommt vom Verb Fatara, und Fatara bedeutet unter anderem das gleiche wie Khalaqa. Khalaqa heißt erschaffen. Und Fatara bedeutet auch spalten. Und mit der Fitra ist die natürliche Veranlagung eines Menschen gemeint. Das heißt, das, was Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen von Geburt an mitgegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich die Menschen, bevor er sie erschaffen hat, gefragt: Alastu bi rabbikum? Bin ich nicht euer Herr? Und alle Menschen antworteten: Bala, doch. Und diese Tatsache zeigt sich beim Menschen, dass ihm von Geburt an bestimmte Dinge natürlicherweise mitgegeben worden sind. Aisha radiallahu anha berichtet uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass folgende 10 Dinge zur Fitra gehören. Erstens, das Kürzen des Schnurrbartes, den Bart wachsen zu lassen, das Verwenden des Siwak, wir kommen inshallah gleich dazu, was Siwak bedeutet, das Verwenden des Siwak, das Ausspülen der Nase, das Kürzen der Fingernägel, das Reinigen zwischen den Fingergelenken, das Zupfen der Achselhaare, das Rasieren der Schamhaare und Wasser nach der Notdurft auf das Geschlechtsteil zu spritzen. Und Zakaria, der Überlieferer, sagte, Mus'ab sagte, das 10. habe ich vergessen, es sei denn, es war das Ausspülen des Mundes beim Wudu. Außerdem überliefert uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu einen folgenden Hadith. Er sagte, Al-Fitratu Khams oder Khamsun min Al-Fitra. 5 Dinge gehören zur Fitra. Die Beschneidung, Al-Khitan. Das Entfernen der Schamhaare, Istihdad. Das Zupfen der Achselhaare. Das Kürzen der Fingernägel und das Kürzen des Schnurrbartes. Und wir möchten uns inshallah ta'ala über ein paar Sunnah-Handlungen oder besser gesagt Fitra-Handlungen unterhalten. Aber wir können schon ableiten aus diesen beiden Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In dem einen sagte er, 10 Dinge gehören zur Fitra, und im anderen sagte er, 5 Dinge gehören zur Fitra. Und das bedeutet, dass diese Zahl, die er genannt hat, sallallahu alaihi wasallam, keine einschränkende Bedeutung hat. Das heißt, es sind nicht nur diese 5 oder nur diese 10, sondern er hat gesagt, diese 10 gehören zur Fitra, und das sagt nichts aus über alle anderen Dinge. Und das ist das, was wir bezeichnen als die umgekehrte Schlussfolgerung. Dass der Hadith spricht von 5 Dingen, die zur Fitra gehören. Er sagt nicht etwas aus über andere Dinge, die er nicht erwähnt hat. Das, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, nennt man mantuq. Das heißt auf Arabisch ausgesprochen. Und das, was man versteht aus dem Hadith, nennt man mafhum. Das kommt vom arabischen Verb fahima. Mafhum heißt verstanden. Das ist das, was man darunter versteht. Und die Beweiskraft einer Mantuq-Aussage ist logischerweise stärker als die Beweiskraft einer Mafhum-Aussage. Und das beschäftigt uns in verschiedenen Themen im Fiqh. Und das ist, wie gesagt, ein Beweis für diese Regelung aus diesen beiden Hadithen. Zunächst einmal der Siwak. Der Siwak, liebe Geschwister, dieser Begriff Siwak wird für 2 Dinge verwendet. Einmal für den Vorgang der Reinigung der Zähne und mit der Baumbürste. Und als zweites wird der Begriff Siwak für die Baumbürste an sich verwendet. Und man benutzt auch den Begriff Miswak für die Baumbürste. Und dabei handelt es sich um bestimmte Äste von einem Baum. Und dieser Baum, diese Äste kann man verwenden. Es gibt verschiedene Bäume, die dafür geeignet sind. Der beste davon ist der Arak-Baum. Ansonsten kann man diese Bürsten oder diese Äste verwenden, um seine Zähne und die Zahnzwischenräume und auch die Zunge damit zu reinigen vor oder von Speiseresten, sodass der Mensch einen guten Mundgeruch hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sogar: "As-siwaku mataharatun lil-fam, mardatun lil-rab." Das heißt, das Reinigen mit dem Siwak ist eine Reinigung des Mundes und gleichzeitig eine Zufriedenstellung des Herrn. Der Siwak, das Urteil über den Siwak, das Urteil über das Verwenden des Siwak, und wir meinen damit grundsätzlich im Hinblick auf das Gebet. Natürlich, das Verwenden des Siwak an sich ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber speziell in Bezug auf das Salah. In Bezug auf das Salah ist es die Ansicht der allermeisten Gelehrten, dass es eine Sunna ist. Das heißt, wenn man es vor dem Salah macht und auch vor dem Wudu macht, diese zwei Fälle, dann wird man dafür belohnt. Allerdings, wenn man diese Sache auslässt, dann wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, das Verwenden des Siwak vor dem Wudu ist keine Pflicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salah." Würde ich es meiner Gemeinde damit nicht schwer machen, so hätte ich ihnen angeordnet, den Miswak vor jedem Salah zu benutzen. Und in einer Version heißt es auch bei jedem Wudu. Insofern, diese beiden Fälle, ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wann genau führt man diesen Siwak durch? Und zwar, wenn man ihn wegen des Wudus durchführen möchte, dann vor dem Wudu. Das heißt, man reinigt sich erst die Zähne und danach führt man den Wudu durch. Und wenn man es hinauszögert, dann spätestens bevor man den Mund spült. Denn letztendlich geht es darum, dass man auch die Verunreinigung oder die Speisereste an den Zähnen entfernt, damit das Wasser überall hin gelangen kann. Ein weiterer Fall, in dem es Sunna ist, dass man den Siwak verwendet, neben dem Salah und neben dem Wudu, ist, wenn man einen Mundgeruch verspürt. Und das können wir, also einen schlechten Mundgeruch verspürt, das können wir entnehmen aus dem Hadith von Hudhayfa radiallahu anhu, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er nachts zum Gebet aufstand, seinen Mund mit dem Siwak zu reinigen pflegte. Und aus diesem Hadith können wir diesen Fall entnehmen, der ausdrücklich im Hadith erwähnt ist. Das heißt, dass man, wenn man nachts zum Gebet aufsteht, weil man sich dann vor seinen Herrn hinstellt und beten möchte. Und der zweite Weisheit, die wir da ableiten können, ist, dass man es macht, sobald sich der Mundgeruch verändert hat. Und das ist zweifellos der Fall, wenn man nachts geschlafen hat. Ein weiterer Fall ist, wenn man das Haus betritt, bevor man, seinen Hausbewohnern gegenüber tritt oder allgemein, wenn man anderen Menschen begegnet, ihm redet, dass man eben einen guten Geruch hat. Deswegen sagte Aisha radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Betreten des Hauses mit dem Siwak begann. Und wenn wir uns die Illa anschauen hinter diesem Hadith, dann können wir auch sagen, dass wenn eine Person keinen Siwak zur Verfügung hat, kann sie stattdessen auch eine Zahnbürste verwenden mit Zahncreme, weil das einen ähnlichen Effekt hat. Aber wir können nicht sagen, dass es eine Sunna ist, sondern die Sunna ist, dass man es mit dem Siwak macht, weil das ausdrücklich diesbezüglich überliefert worden ist. Der Siwak ist, wie wir gesagt haben, zu jeder Zeit eine Sunna. Und das bedeutet, dass es auch eine Sunna ist, das während des Fastens zu machen. Denn während des Fastens ergibt sich die Problematik, dass der Mundgeruch des Fastenden Allah subhanahu wa ta'ala, wie es im Hadith heißt, Allah lieber ist als der Geruch von Moschus, auf Arabisch Misk. Und trotzdem sagen wir, dass man während des Fastens seinen Mund ebenfalls mit dem Siwak reinigt. Und der Grund dafür ist folgender. Wir haben auf der einen Seite den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Mundgeruch des Fastenden liebt. Und auf der anderen Seite haben wir den Hadith, dass der Prophet sagte, لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ. Wenn ich es meiner Gemeinde nicht schwer machen würde, so hätte ich ihnen angeordnet, den Miswak bei jedem Wudu zu verwenden oder zu benutzen. Und hier haben wir einen scheinbaren Widerspruch. Denn was soll ich jetzt konkret machen? Wenn ich meinen Mund reinige, dann entferne ich doch den Mundgeruch des Fastenden. Ich bin ja am Fasten. Und die Antwort lautet, dass die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er es seiner Gemeinde anordnen würde, bei jedem Wudu den Siwak zu verwenden, wenn er seine Umma nicht dadurch schwer machen würde, dann diese Aussage ist eine allgemeine Aussage. Man nennt sie auf Arabisch Am. Das heißt, sie beinhaltet alle denkbaren Fälle. Sie beinhaltet alle denkbaren Fälle. Welche Fälle sind denkbar? Naja, zumindest sind alle Gebete oder alle Wudu denkbar, die man macht, für ein Salah während Ramadan und außerhalb von Ramadan. Während man fastet und außerhalb des Fastens. Diese Fälle sind alle damit abgedeckt. Und deswegen nehmen wir auch keinen Fall aus, ohne dafür einen Beweis zu haben. Der andere Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jall den Mundgeruch des Fastenden liebt, ist kein Widerspruch zu diesem Hadith, weil der Mundgeruch eines Menschen nicht aufgrund dessen entsteht, was sich im Mund alleine befindet, sondern gerade beim Fastenden ist es aufgrund dessen, kommt der Ursprung des Mundgeruchs ist aus dem Magen und nicht aus dem Mund. Und der Beweis ist, wenn er seinen Mund nämlich reinigt mit dem Siwak, nach kurzer Zeit nimmt er trotzdem noch oder kommt wieder der Geruch des Fastenden und das bedeutet, dass er eben diesen Geruch, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt, nicht beseitigt hat durch die Verwendung des Siwak. Und gleichzeitig hat er seinen Mund gereinigt, was sicherlich eine Sache ist, die von ihm erfordert wird. Insofern machen wir keinen Unterschied zwischen der Phase innerhalb der Fastenzeit und außerhalb der Fastenzeit. Es gibt eine umstrittene Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der es ausdrücklich heißt, und zwar sagte Amr ibn Rabi'a radiallahu anhu, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا لَا أَعُدُّ وَمَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. Das heißt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Fasten den Siwak so oft benutzen sehen, dass ich es nicht mehr zählen konnte. Und diese Überlieferung ist umstritten. Also manche Ulama wie At-Tirmidhi sagen, er ist Hassan, und andere wie Ad-Darqutni und Al-A'zumi und andere, sie sagen, er ist da'if. Oder zumindest der Isnad ist da'if. Und unabhängig davon, wenn wir sagen, dass er authentisch ist, dann ist er ein Beweis. Und wenn wir sagen, dass er nicht authentisch ist, so weisen trotzdem die Beweisführung, die wir gerade eben genannt haben, weist deutlich darauf hin, dass es eine Sunna ist, des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu jeder Zeit den Siwak zu verwenden. So viel zum Siwak. Eine weitere Fitra-Handlung, die der Prophet erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, ist die Beschneidung. Auf Arabisch Al-Khitan. Auf Arabisch Al-Khitan. Sie ist ein Teil der Fitra. Und in Bezug auf den Mann bedeutet Khitan, dass man die Vorhaut des männlichen Gliedes entfernt. Und gemeint ist derjenige Teil, der die Eichel des Mannes bedeckt. Und der Hukum in Bezug auf die Beschneidung, auf Khitan, ist korrekterweise, dass es eine Pflicht ist, dass es wajib ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als jemand den Islam angenommen hatte, sagte er zu ihm: Alqi anka sha'ra al-kufri wahtatin. Das heißt auf Deutsch übersetzt: Wirf die Haare des Unglaubens von dir ab, oder befreie dich davon, wortwörtlich heißt, wirf sie von dir ab und lass dich beschneiden. Und lass dich beschneiden. Und diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam beinhaltet einen Befehl. Das heißt, beinhaltet einen Imperativ. Auf Arabisch Amr. Und grundsätzlich gilt, gemäß der Mehrheit der Usul-Gelehrten, dass ein Befehl als Wajib zu verstehen ist, sofern es keinen Beweis gibt, der darauf hinweist, dass der Befehl nicht als Wajib zu verstehen ist. Also wenn jemand dir sagt, mach etwas, dann meint er es normalerweise ernst. Und er will auch, dass du es auf jeden Fall machst, und er wird zornig, wenn du es nicht machst. Dieses gilt in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sowieso in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Sollte es allerdings einen Beweis geben, dass er das nicht als verpflichtende Aufforderung meinte, sondern als eine empfehlende Aufforderung, dann ist es eine Empfehlung und keine Pflicht. Aber in diesem Fall ist es richtigerweise eine Anordnung, die verpflichtend zu verstehen ist. Und was auch darauf hinweist, ist, dass Ibrahim alayhi salatu wassalam, der Prophet, im Alter von 80 Jahren sich beschnitten hat. Das ist ein Hinweis. Warum? Weil im Alter von 80 Jahren, man ist fortgeschrittenen Alters und es ist eine Erschwernis, das in diesem hohen Alter noch durchzuführen, und auch wenn man, und erst recht, wenn man es an sich selbst durchführen muss. Könnt ihr euch vorstellen, das ist eine große Anstrengung. Und trotzdem hat er es gemacht, und das weist darauf hin, dass es, wie gesagt, verpflichtend ist. Ebenfalls, wenn jemand, man könnte natürlich, der Beweis ist nicht eindeutig, denn man könnte argumentieren und sagen, dass die Propheten Vorbilder sind und dass sie auch Dinge umsetzen, wenn sie keine Pflicht sind. Aber was ein Beweis, weiterer Beweis ist dafür, dass es eine Pflicht ist, ist, dass normalerweise, wenn jemand sich beschneiden lässt, wie diese Person im Hadith, die den Islam angenommen hat, dann ist sie ja schon bereits islamisch gesehen erwachsen. Und eine islamisch gesehen erwachsene Person, niemand darf seine Aura sehen. Aber wenn in diesem Fall ein anderer Mensch die Aura des Mannes sehen darf, der beschnitten wird, das heißt zum Beispiel der Arzt, der die Beschneidung in der Regel durchführt, dann ist es ein Hinweis darauf, dass es eine Pflicht ist, die Beschneidung durchzuführen. Warum? Weil die Aura eines fremden Menschen darf man nicht sehen. Es ist haram, die Aura eines Menschen zu betrachten, es sei denn, es ist deine eigene Ehefrau oder deine eigene Sklavin oder es ist ein kleines Kind. Aber wenn es eine fremde Person ist, die erwachsen ist, dann grundsätzlich darf man das nicht sehen. Aber hier ist es erlaubt, und das weist darauf hin, dass es eben eine Pflicht ist. Denn wäre es eine freiwillige Sache, wäre dadurch nicht das Betrachten der Aura erlaubt. Die Aura ist derjenige Teil des Körpers, den normalerweise niemand sehen darf, außer du selbst und wie gesagt deine Ehefrau, deine Sklavin und so weiter. Hier allerdings ist darauf zu achten, dass die Beschneidung, wenn sie durchgeführt wird, dass sie von jemandem durchgeführt wird, der sich damit auskennt. Und deswegen, daraufhin hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingewiesen, als er sagte: Man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun qabla dhalik fa huwa damin. Wer sich medizinisch tätigt, vorher aber gar nicht für sein medizinisches Wissen bekannt war, muss sich verantworten. Die Beschneidung, wann erfolgt sie? Die Beschneidung erfolgt in der Regel im Kindesalter und muss spätestens dann gemacht werden, wenn es zur Pflicht geworden ist. Und wann wird eine Pflicht grundsätzlich zur Pflicht? Sobald die Person die islamische Vollreife erlangt hat. Weil dann erst wird er verpflichtend dazu aufgefordert. Das gleiche mit dem Beten. Er soll beten, wenn er klein ist, aber das Beten ist für ihn noch keine Pflicht. Erst wenn er das Bulugh-Alter erreicht hat, ist er vor Allah subhanahu wa ta'ala verantwortlich. Und das gleiche gilt auf die Beschneidung. Es gibt eine Überlieferung in Sahih al-Bukhari, dass sie das durchzuführen pflegten, wenn das Kind schon älter geworden ist, das heißt, aber noch, das heißt kurz bevor es eben das Bulugh-Alter erreicht hat, das heißt die islamische Reife erreicht hat. Das heißt, man hat darin die Zeit. Man kann es als Kind machen, man kann es machen, wenn es älter geworden ist. Hauptsache, bevor es, spätestens dann, wenn es das Bulugh-Alter erreicht hat, weil in diesem Moment ist er dazu aufgefordert. Das gleiche gilt, wenn jemand den Islam annimmt und er dazu die Möglichkeit hat und er dazu imstande ist, dass er es macht, sobald er dazu die Möglichkeit hat. Und dahinter stecken natürlich Weisheiten, denn zweifellos sammeln sich unter der Vorhaut Bakterien an und es führt zu Krankheiten. Und die Ärzte haben darauf deutlich hingewiesen, dass bestimmte Krankheiten in Bezug auf beschnittene Männer so gut wie nicht auftauchen. Und das ist eine von vielen Weisheiten. Und wir machen das natürlich sowieso, ob die Ärzte das empfehlen oder nicht empfehlen. Es reicht uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, uns diese Sache empfehlen. Weil wir schon bei den Sunna der Fitra, bei den Fitra-Handlungen des Menschen sind, dazu gehört auch, liebe Geschwister, die alles, was mit den Körperhaaren zu tun hat. Und zu den Körperhaaren, wenn wir im Hadith wurde der Bart und der Schnurrbart erwähnt. Beginnen wir diesmal vielleicht ganz oben, und zwar mit den Kopfhaaren. Was ist in Bezug auf die Kopfhaare überliefert worden? Und das alles, Alhamdulillah, zeigt uns, dass der Islam eine Religion auch der Sauberkeit ist und der Pflege ist. Denn es hat es sogar zu Teil der Religion gemacht und dich dazu teilweise sogar verpflichtend aufgefordert. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Sachen gesetzlich gemacht hat, weil dadurch gehen wir nicht einfach unsere Haare schneiden, weil es uns gefällt, sondern wir schneiden unsere Haare, weil wir dadurch Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen wollen, wenn wir es auch die richtige Art und Weise machen. Was ist in Bezug auf die Kopfhaare überliefert? In Bezug auf die Kopfhaare ist zum Beispiel überliefert worden, dass der sogenannte Qaza' nicht erlaubt ist. Der Qaza' ist haram. Der Qaza' bedeutet, liebe Geschwister, dass man einen Teil des Kopfes rasiert und einen anderen Teil des Kopfes unrasiert lässt. Und es spielt keine Rolle, ob man jetzt nur an den Seiten rasiert oder ob man in der Mitte des Kopfes rasiert oder die Stirnlocke abrasiert. Hauptsache, sobald man nur einen Teil des Kopfes rasiert hat und in einen anderen Teil gelassen hat, das ist eine Form von Qaza'. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma sagt, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wie er den Qaza' verbot. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil Qaza'. Und grundsätzlich bedeutet das Verb verbieten, auf Arabisch in diesem Fall naha, bedeutet grundsätzlich, dass es haram ist, diese Sache zu machen. Und Allah weiß, was die Illa davon ist. Manche sehen die Illa, manche Ulama sehen die Illa darin in der Nachahmung der Juden. Andere sehen die Illa, das heißt, das ist die Ursache des Verbotes. Manche sehen sie in der Nachahmung der Juden. Und wenn man sagt, die Nachahmung der Juden, dann bedeutet es, unabhängig davon, ob die heutigen Juden das noch machen oder ob sie das nicht machen. Denn wenn du einem Volk nachahmst, das vor 1400 Jahren gelebt hat, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann wirst du auch mit diesem Volk am Tag der Auferstehung auferstehen. Ob die Menschen noch leben oder nicht mehr leben. Weil manche Leute sagen, heutzutage, die Menschen haben sich doch verändert. Und heutzutage ist es keine Nachahmung mehr. Wir sagen, es bleibt immer noch eine Nachahmung der verstorbenen Menschen. Und wer Verstorbenen, machst du nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nach? Möchtest du nicht auch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auferstehen? Genauso, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwiderhandelst, auch wenn er schon gestorben ist, ist immer noch eine Zuwiderhandlung. Und das gleiche Prinzip gilt auch für die Nachahmung. Andere Ulama sehen das Verbot, sehen die Illa des Verbotes in der Ungerechtigkeit des Menschen seinem eigenen Körper gegenüber. Und deswegen, und darauf weisen andere Beweise hin, denn wenn man verschiedene Hadithe zusammen betrachtet, dann kommt man zu diesem Ergebnis, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man zum Beispiel mit einem Schuh herumläuft. Und in einem anderen Hadith, der allerdings umstritten ist, hat er verboten, dass man sich nur zur Hälfte in die Sonne legt. Und diese Hadith, wenn wir sie alle zusammen betrachten, und auch den Hadith über das Verbot von Al-Qaza', weist darauf hin, dass man sich selbst nicht Unrecht tun darf. Und deswegen, wenn ein Mensch so etwas macht, begeht er etwas Verbotenes. Und wenn ein Friseur so etwas macht, das heißt, er rasiert einem anderen Menschen einen Teil seines Kopfes ab und den anderen Teil lässt er, dann sündigt er und das Geld, das er davon nimmt, ist haram und er darf und die Tijara, das heißt dieser Handel, ist ungültig. Möge Allah uns davor bewahren. Die nächste Art von Körperhaaren sind der Bart und der Schnurrbart. Der Bart auf Arabisch bedeutet Lihya. Und Lihya ist grundsätzlich, der Begriff Lihya kommt vom Wort Lahi. Das Wort Lahi ist der Kieferknochen. Und deswegen Lihya ist grundsätzlich in diejenigen Haare, die auf dem Kieferknochen wachsen. Und der Kieferknochen bzw. Kinn, das sind die, jeder weiß, wo der Kieferknochen am Gesicht verläuft. Und die Stelle, wo die beiden Kieferknochen rechts und links zusammentreffen, das nennt man den Kinn. Und dieser Bereich, das ist, was man als Lihya bezeichnet. Sprachlich gesehen, das ist das, was man als Lihya bezeichnet. Deswegen, wenn jemand also Haare wegnimmt, die nicht auf dem Kieferknochen, diesen Bereich wachsen, und wenn man nach oben geht mit dem Kieferknochen, dann kommt man irgendwann mal zur Schläfe. Und dieser Bereich ist der Unterschied zwischen Kopfhaaren und Barthaaren. Und deswegen, wenn du bei der Hajj oder bei der Umrah bist und du rasierst dir deine Kopfhaare ab, dann darf man nur bis zu dieser Schläfe rasieren. Und deswegen, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, hat dem Friseur eben gesagt, bis zu dieser Stelle und nicht weiter. Weil die Stelle weiter danach gehört zu den Barthaaren, die man nicht rasieren darf. Das ist Al-Lihya, dieser Bereich. Und deswegen, aus dieser Definition ergibt sich, sollte jemand also die Haare entfernen, die auf der Wange sind, oder Haare entfernen, die auf dem Hals wachsen, denn das gehört nicht zum Bereich des Begriffes Lihya. Das gehört nicht zum Begriffes Lihya. Deswegen darf man es einem nicht übel nehmen, wenn er das macht. Manche Gelehrte sehen das als Teil der Lihya. Deswegen ist es besser, wenn man es lässt. Aber wenn wir sehen, dass jemand das entfernt, dann dürfen wir nicht von ihm denken, dass er das Verbot begangen hat, seinen Bart zu schneiden oder zu rasieren oder etwas davon zu entfernen. Weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Denn Lihya ist das, was auf Al-Lahi wächst, wie wir gerade eben erklärt haben. Ich habe schon darauf hingedeutet, was das Urteil ist, über den Bart wachsen zu lassen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَفِّرُوا اللِّحَا وَأَحْفُوا الشَّوَارِبُ. Das heißt, lasst den Bart reichlich vorhanden sein und kürzt die Schnurrbärte. Und auch hier ist eine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Und eine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wir gesagt haben, ist grundsätzlich als Pflicht, als Wajib zu verstehen. Manche Ulama sagen zum Beispiel, den Bart zu wachsen lassen, ist eine Sunnah. Da muss man vorsichtig sein, was meint er mit dem Begriff Sunnah? Denn manche Ulama, wenn sie sagen, das und das ist eine Sunnah, er meint damit, das gehört zu dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu machen pflegt. Und das stimmt, das gehört zur Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt zu seiner Vorgehensweise, zu seiner Handhabung, zu seiner Auslebung und so weiter und so fort. Aber als Hukum Shari, das heißt als gesetzliches Urteil, muss ich aufpassen. Wenn ich den Begriff Sunnah verwende, dann meine ich damit etwas, was man freiwillig tun sollte. Wofür man also belohnt wird, wenn man es tut, und wofür man nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man es nicht tut. Dann stimmt dieser Begriff nicht. Ja? Weil die Gelehrten haben eindeutig darauf hingewiesen, die Hanafiten und auch andere, dass eben das Rasieren des Bartes haram ist. Und es gibt noch einen deutlicheren Beweis diesbezüglich, der diesen Grundsatz, den wir gerade eben abgeleitet haben, bestätigt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'khudh min sharibihi فَلَيْسَ مِنَّا. Das heißt, wer seinen Schnurrbart nicht kürzt, gehört nicht zu uns. Das in Bezug auf den Schnurrbart, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass er sagte, kürzt den Schnurrbart, und das ist ein Befehl. Und wir haben gesagt, ein Befehl ist grundsätzlich, was Sunnah oder Wajib? Wajib. Und in diesem Hadith sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wer seinen Schnurrbart nicht kürzt, gehört nicht zu uns. Okay? Und dieser Ausdruck ist sogar ein sehr, sehr strenger Ausdruck. Der strenge Ausdruck. Denn die offensichtliche Bedeutung, auch wenn wir nicht das glauben, aber die offensichtliche Bedeutung dieser Aussage ist, er ist kein Muslim. Okay? Und tatsächlich, subhanallah, erkennt man den Muslim daran. Also ich erkenne den Muslim an seinem Äußeren normalerweise, wenn er sich gemäß der Sunna verhält natürlich. Sowohl was sein Verhalten angeht, als auch seine Kleidung, als auch seine sein Bart und sein Schnurrbart und so weiter. Genauso wie man die muslimische Frau erkennt, dadurch, dass sie ein Kopftuch hat, genauso den muslimischen Mann erkennt man auch an seinem Äußeren. Und insofern, natürlich die Muslime von Ahl Sunnah Jama'ah, wir glauben nicht daran, dass das Rasieren des Bartes den Islam eines Muslims annulliert. Da glauben wir nicht. Aber dieser Hadith weist darauf hin, dass man diese Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Was den Schnurrbart angeht, so wird er gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Ende der Lippen abgeschnitten. Am Ende der Lippen abgeschnitten. Und das ist über 5 verschiedene Sahaba radiallahu ta'ala anhum authentisch überliefert worden. Und dazu gibt es verschiedene Weisheiten. Also was damit gesagt werden will, wenn man den Schnurrbart so hält, dass er nicht über die Lippen wächst, dann hat man die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt. Erstens, das schönere Aussehen des Mannes. Zweitens, die Reinheit des Mannes. Und drittens, die Unterscheidung von den andersgläubigen Menschen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich so sehr von den andersgläubigen versucht zu unterscheiden, dass man sogar gesagt hat, dass die Juden sogar gesagt haben zu Salman radiallahu anhu, ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. Dieser Mann will sich in jeder Sache von uns unterscheiden. Und er sagte auch ebenfalls, sallallahu alaihi wasallam, das war nicht seine Aussage, das war die Aussage des Juden, aber das ist eine Bestätigung, sozusagen, für das, was wir gesagt haben. Und der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, sagte, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Wer Leuten nachahmt, der gehört zu ihnen. Und was wir gesagt haben vorhin, in Bezug auf die Nachahmung, in Bezug auf Al-Qaza', gilt auch für die Bärte. Denn wenn heutzutage jemand sagt, der Prophet hat doch eindeutig gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass man den Bart wachsen lassen soll, als Unterscheidung von den Juden und von den Christen und von den Götzendienern. Das stimmt, hat er gesagt. Und jetzt könnte jemand sagen, heutzutage, sie machen das nicht. Und die meisten Christen, sie rasieren ihre Bärte. Wir sagen, erstens einmal, diese Aussage stimmt so nicht, denn die viele christliche Gelehrte, sie lassen sich sehr wohl den Schnurrbart lang wachsen. Aber unabhängig davon, angenommen es stimmt, dass es heutzutage keine Nachahmung mehr darstellen würde, wenn man sich den Bart rasiert, dann würden wir sagen, dann würden wir sagen, trotzdem war es damals eine Nachahmung, wenn du den Bart hättest rasiert. Und deswegen gilt es heute immer noch als eine Nachahmung, selbst wenn es Menschen sind, die verstorben sind. Also noch einmal, wenn jemand sagt, heutzutage viele Leute lassen sich den Bart wachsen, was natürlich nicht stimmt, ja, aber wenn jemand das sagt, und das stimmt auch bei manchen christlichen Gelehrten, die lassen das wachsen, ja, dann sagen wir trotzdem, wenn man sich den Bart wachsen lässt, dann stimmt das mit der Fitra des Muslims überein. Und wenn sie, Alhamdulillah, zurückgekehrt sind oder geblieben sind bei ihrer Fitra, dann soll das für uns kein Grund sein, von der Fitra Abstand zu nehmen. Ja, sie machen etwas, was mit ihrer Fitra übereinstimmt, dann machen wir auch etwas, was mit unserer Fitra übereinstimmt, so logisch, ja. Weil wir machen das ja aus islamischen Gründen. Und was spricht dagegen, wenn das bei ihrer Religion noch übrig geblieben ist? Deswegen, diese Sache mit Nachahmung und Nicht-Nachahmung ist keine Sache für jedermann, dass er sagt, heutzutage ist eine Nachahmung oder heutzutage ist keine Nachahmung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dadurch, dass er uns gesagt hat, dass es Teil der Fitra ist, uns klar gemacht, dass es nicht zeitlich abhängig ist. Und das heißt, dass man den Bart wachsen lässt, egal in welcher Zeit man lebt. Und dass dieses Urteil nicht davon abhängt, ob die Juden, die Christen ihren Bart wachsen lassen oder nicht. Ebenso, wenn wir schon beim Bart sind und beim Schnurrbart sind, gibt es einen den Bereich zwischen dem Bart und dem Schnurrbart, das ist der Zwirbelbart. Das ist derjenige, sozusagen das Ende des Schnurrbartes, wenn man es lange wachsen lässt. Ende des Schnurrbartes lang lassen lässt. Und auch diesen Zwirbelbart, es gehört zur Sunna, dass man ihn nicht wachsen lässt, sondern dass man eben seinen Schnurrbart seitlich kürzt. Abu Umama radiallahu ta'ala anhu sagte, Ya Rasulallah, inna ahla al-kitabi yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum. Das heißt, wir sagten, O Gesandter Allah, das Volk der Schrift kürzt ihre Bärte und sie lassen ihre Zwirbelbärte groß wachsen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kürzt eure Zwirbelbärte, lasst eure Bärte groß wachsen und unterscheidet euch vom Volk der Schrift. Was die Bartlänge angeht eines Mannes, so wird über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhumma berichtet, dass er die Haare, die länger als eine Faustlänge waren, abzuschneiden pflegte. Das heißt also, wenn der Mann sein Bart greift mit seiner Faust und dann guckt etwas da hinaus, dort etwas aus, hinaus, dann diesen Teil hat er abgeschnitten, radiallahu ta'ala anhu. Und dementsprechend sind manche Gelehrte der Ansicht, dass es erlaubt ist, ihm darin nachzumachen, denn Abdullah ibn Umar war dafür bekannt, dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam genauestens nacheiferte, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und andere Gelehrte sagen, dass sie wenden hier eine Regel an und sie sagen, wenn ein Sahabi einen Hadith anders auslegt, als er ihn selbst überliefert, geht der Hadith seiner Auslegung vor. Und es ist kein Problem, wenn wir hier mal eine Ausnahme machen, auch mal eine andere Ansicht erwähnen. Und zwar gibt es eine grundsätzliche Frage. Abdullah ibn Umar hat selbst überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man den Bart wachsen lassen soll oder groß werden lassen soll. Und er ist derjenige, der sich den Bart auch gekürzt hat, wenn er länger wurde als eine Faustlänge. Die Frage ist jetzt, was geht vor? Das, was Ibn Umar gemacht hat, Entschuldigung, was Ibn Umar aus dem Hadith verstanden hat, oder geht seine Überlieferung vor? Seine Handlung oder seine Überlieferung? Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht darüber. Die meisten Usul-Gelehrten sind der Meinung, dass die Überlieferung des Sahabi vor seiner eigenen Handlung geht. Vor seiner eigenen Handlung geht. Und dementsprechend sagen sie, es ist schön und gut, dass Ibn Umar das zu machen pflegte, aber seine Aussage, die er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, geht vor. Und sie beinhaltet keine Einschränkung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die andere Gelehrten, die hanafitischen Gelehrten, sie sind der Ansicht, dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, was der Sahabi radiallahu anhu gemacht hat, geht vor dem, was er selbst überliefert hat. Warum? Weil sie sagen, das, was der Sahabi gemacht hat, er hat den Hadith, Entschuldigung, das, was der Sahabi überliefert hat, hat er am besten verstanden, denn er ist derjenige, der es selbst überliefert hat. Und wenn er das so verstanden hat, dann ist das die korrekte Bedeutung des Hadithes über den Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Aber wir sagen, diese beiden Vorgehensweisen sind diesbezüglich eigentlich, ich will nicht sagen irrelevant, aber sagen wir mal weniger relevant. Weil wenn wir die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam uns anschauen, so sagte er zum Beispiel, Waffiru, das heißt, lasst groß wachsen. Er sagte, A'fu heißt, lasst wachsen. Er sagte, Arhu, das bedeutet auch, lass es groß werden. Und Aufu und diese ganzen Begriffe. Es gibt verschiedene Überlieferungen über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und sie alle weisen darauf hin, dass der Bart groß werden soll. Dass er groß werden soll. Und was Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu gemacht hat, hat nichts damit zu tun, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dass er das zu machen pflegte, sondern ist eher eine Umsetzung der sprachlichen Bedeutung der Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn er sagt, lass den Bart groß werden, dann stellt sich die Frage, was bedeutet es, groß werden zu lassen? Und wenn es und er hat uns erklärt und gesagt, dass groß werden bedeutet und genügt, dass man eben ihn eine Faust lang groß werden lässt. Und und darüber hinaus ist man nicht verpflichtet, ihn wachsen zu lassen. Das ist auch die Ansicht, die eine der allermeisten Fiqh-Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein. Und wenn man natürlich ihn wachsen lässt, darüber hinaus begeht man kein Verbot. Im Gegenteil, wird man inshallah ta'ala auch dafür belohnt. Eine weitere Fitra-Handlung ist die Verwendung von Ithmit. Ithmit, liebe Geschwister, ist eine Art Antimon, das heißt eine Art Stein, eine Substanz, die man in der Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala vorfindet und man dadurch die Augenlider schwärzt, beziehungsweise man verwendet es auch als Heilmittel und man macht es auch vor dem Schlafen, in die Augen. Und der Prophet sagte, اِكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدْ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرُ وَيُنْبِتُ الشَّعَرُ. Das heißt, schwärzt die Augenlider mit Ithmit ein, denn der Ithmit reinigt das Auge und lässt das Haar wachsen. Und in einer weiteren Überlieferung sagte Jabir radiallahu ta'ala anhu, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, ihr sollt vor dem Schlaf Ithmit verwenden, denn es reinigt das Auge und lässt die Haare wachsen. Das sind zwei Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam diesbezüglich und gehört wie gesagt auch zur Fitra. Auf Arabisch عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. Ebenso gehört es zur Fitra des Menschen, dass er seine Fingernägel kürzt, seine Achselhaare zupft und seine Schamhaare rasiert. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Das heißt, uns ist in Bezug auf das Kürzen des Schnurrbartes, der Finger- und Fußnägel, das Zupfen der Achselhaare und das Rasieren der Schamhaare eine Frist von 40 Tagen gesetzt worden. Das bedeutet, diese Anzahl von Tagen darf nicht überschreiten. Aber natürlich, wenn vorher unangenehme Gerüche abgesondert werden oder die Fingernägel zu lang werden oder ähnliches, natürlich ist man auch vorher aufgefordert, diese zu entfernen aufgrund anderer Textbeweise. Das ist eine Sache, die versteht sich normalerweise von selbst. Und die letzte Fitra-Handlung, die wir uns anschauen möchten, besser gesagt eine Handlung, die eben nicht zur Fitra gehört, aber es geht auch noch um die Körperhaare, deswegen passt sie in diesem Zusammenhang, denn manchmal die Gelehrten erwähnen an einer bestimmten Stelle etwas, was gerade zu dieser Sache gehört, auch wenn es nicht unbedingt Teil der Sache ist. Und zwar geht es um das Zupfen der Augenbrauen oder das Entfernen von Augenbrauen. Die Augenbrauen, Hajib auf Arabisch, zu entfernen für eine Frau und natürlich erst recht für einen Mann, ist haram. Und erst egal, ob das komplett geschieht oder ob das teilweise geschieht. Man darf auf keinen Fall mit seinen Augenbrauen spielen. So sagte Alqamah über Abdullah ibn Mas'ud, dass er sagte, Allah hat die Tätowierenden und die tätowierten Frauen verflucht. Diejenigen Frauen, deren Augenbrauen gezupft sind, diejenigen Frauen, die ihre Zahnlücken erweitern aufgrund von Schönheit und dadurch die Schöpfung Allahs verändern. Das heißt, all diese Dinge sind verboten und haram Denn das Verfluchen ist ein Beweis dafür, dass die Sache nicht nur eine kleine Sünde ist, sogar ein Beweis dafür, dass es eine große Sünde ist. Insofern darf man als Frau auf keinen Fall etwas von den Augenbrauen entfernen. Insofern darf man Augenbrauen nicht verändern, auch wenn sie zusammengewachsen sind. Denn beim Verbot geht es um die Unzufriedenheit mit der Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und jede Frau, die so etwas entfernt, entfernt etwas, weil sie mit ihrem Zustand nicht zufrieden ist und sie möchte sich schöner machen, als sie von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden ist. Allerdings sollten die Augenbrauen, so lange wachsen aufgrund hohen Alters, dass sie den Blick beeinträchtigen und dass man sozusagen nicht mehr richtig schauen kann oder gestört wird beim Sehen, das bedeutet natürlich, in diesem Fall wäre es eine Erschwernis, wenn wir dieser Person sagen würden, dass sie ihre Haare nicht entfernen darf. In diesem Fall darf man natürlich die Augenbrauen in dem Maße kürzen, sodass gerade dieser Schaden beseitigt worden ist und nicht mehr. Das heißt also, wenn es 1 Zentimeter den Blick einschränkt, dann darf man nur 1 Zentimeter entfernen, nicht mehr als das. Und dasselbe gilt, wenn Frauen Barthaare bekommen, aufgrund hohen Alters oder Medikamente oder ähnliches, oder Schnurrbarthaare bekommen. In diesen Fällen darf die Frau diese Haare entfernen oder zupfen, weil ansonsten sind das männliche Eigenschaften und eine Frau strebt danach, weibliche Eigenschaften zu haben und nicht männliche Eigenschaften. Das sind nämlich Haare, die an Stellen wachsen, an denen sie normalerweise nicht wachsen sollten. In diesem Fall wäre es nämlich ein Schaden für die Frau und deswegen aufgrund des Schadens darf sie diese Sache entfernen. An dieser Stelle machen wir Pause wegen dem Gebet und inshallah ta'ala machen wir nach dem Gebet weiter. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, und Barmherzigen, Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir beginnen mit einem neuen Kapitel, und zwar Al-Wudu, die sogenannte Gebetswaschung. Wudu kommt sprachlich gesehen vom arabischen Wort Wada'ah. Wada'ah bedeutet Schönheit und Sauberkeit. Denn durch den Wudu wird man nicht nur sauber, sondern man wird am Tag der Auferstehung strahlen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird die Anhänger seiner Gemeinde dadurch erkennen, dass die Körperteile, die sie gewaschen haben, strahlen. Es gibt einen Unterschied zwischen Wudu mit der Dhamma auf dem Waw und dem Begriff Wadu, das heißt mit einer Fatha auf dem Waw. Wudu ist der Waschvorgang und Wadu ist das Wasser, das man zum Wudu verwendet. Unter Wudu verstehen wir religiös gesehen die Waschung und Benetzung bestimmter Körperteile nach vorgegebener Reihenfolge. Die Waschung und Benetzung bestimmter Körperteile nach vorgegebener Reihenfolge. Denn wir werden sehen, dass es 6 Säulen oder 6 Rukun des Wudu gibt. Und manche Ulama fügen noch die Absicht hinzu, die Niyyah auf Arabisch. Und wir werden das als Schart bezeichnen. Deswegen, es geht um die Waschung und die Benetzung bestimmter Körperteile. Waschung, denn es gibt Körperteile, die 3 Körperteile müssen gewaschen werden, und zwar das Gesicht, die Hände und die Füße. Und benetzt werden der Kopf und die Füße, wenn man da Strümpfe nach bestimmten Bedingungen trägt. Dass der Wudu gesetzlich ist, gilt gemäß Ijma' der Ulama, gemäß Übereinkunft der Gelehrten. Und der Wudu ist auch gemäß Ijma' eine Bedingung, ein Schart. Und wir werden versuchen, natürlich immer die arabischen Fachworte zu verwenden. Es ist ein Schart für die Gültigkeit des Salah, für das rituelle Gebet. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah sagt in Surah Al-Ma'idah, Surah 5, Vers 6, das ist die Grundlage dieses gesamten Kapitels. O, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch das Gesicht, und die Hände bis zu den Ellbogen, streicht über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Diese Ayah ist Beweis genug für die Gesetzlichkeit und der Wudu wurde den Muslimen gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama am Morgen nach der Himmelsreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesetzlich gemacht. Es gibt viele Hadithe über die Belohnung, die ein Muslim erwartet, wenn er auf den Wudu achtet. Unter anderem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "La yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Nur ein Gläubiger achtet darauf, stets den Wudu zu haben. Das heißt also, wenn man ein vollkommener Gläubiger sein möchte, muss man auch immer Wudu haben. Es bedeutet aber nicht, dass man, wenn man keinen Wudu hat, kein gläubiger Mensch ist. Sondern hier geht es um Vollkommenheit des Wudu. Wie kann man 24 Stunden lang Wudu haben? Eine Person, die Wudu hat, nennt man Mutawaddi. Wie kann man 24 Stunden Mutawaddi sein? Denn man muss ja auch irgendwann mal schlafen gehen. Die Antwort lautet, wenn man beim Einschlafen Wudu hatte, dann gilt diese Regel, gilt dieses Urteil auch weiterhin, auch wenn man bereits eingeschlafen ist. Das heißt also, wer vor dem Wudu, vor dem Schlafengehen Wudu hatte, Mutawaddi war, gilt auch nach dem Schlafen oder während des Schlafens, besser gesagt während des Schlafens, noch als Mutawaddi. Und wenn er dann aufwacht, dann steht er auf und erneuert den Wudu. Und auf diese Art und Weise hat er 24 Stunden lang den Wudu. Sobald er aufwacht vom Schlaf, beziehungsweise sobald er den Wudu verloren hat, macht er den Wudu wieder neu. Das bedeutet es, stets im Zustand des Mutawaddi zu sein. Doch bevor wir über den eigentlichen Wudu sprechen und das, woraus der Wudu letztendlich besteht, die sogenannten Rukn des Wudu, möchten wir uns über eine Schart unterhalten. Schart haben wir gesagt, ist was? Bedingung. Über eine Bedingung unterhalten. Denn diese Bedingung ist entscheidend und manche Gelehrte haben sie sogar als einen Rukn bezeichnet. Wir werden sie allerdings als Schart behandeln. Und zwar geht es um die Absicht, die sogenannte Niyyah. Und was meint man mit der Niyyah? Was meint man mit der Niyyah? Mit der Niyyah meint man, dass man die Absicht fasst, den Wudu durchzuführen. Denn wir dürfen jetzt zwei Sachen miteinander nicht verwechseln. Es gibt zwei wesentliche Bereiche der Niyyah. Ein Bereich ist, für wen du diesen Gottesdienst, diese Ibadah, diesen Wudu machen möchtest. Das heißt, dass du Ikhlas haben musst, dass du es nur für Allah machen darfst. Dieser Bereich der Niyyah, dieser wird behandelt im Kapitel oder im Thema der Aqidah. Wir möchten nicht diesen Bereich jetzt behandeln, auch wenn er natürlich wichtig ist und entscheidend ist, aber wir möchten uns beschränken auf das, was für den Fiqh notwendig ist, damit eben diese Ibadah gültig ist. Das heißt also, man muss die Absicht fassen, ein Wudu durchführen zu wollen. Führt jemand den Wudu durch, um sich abzukühlen oder um sauber zu werden, sich zu waschen, dann ist sein Wudu ungültig. Und hier haben wir jetzt einen neuen Begriff eingeführt, ungültig, auf Arabisch fasid oder batil. Und wir werden aber jetzt auch versuchen, inshallah ta'ala, diesen Begriff zu verwenden. Das Gegenstück zu Fasid, das heißt ungültig, das Gegenstück zu Fasid ist Sahih. Sahih ist gültig. Ungültig ist Fasid. Und diese beiden Begriffe wollen wir inshallah ta'ala ab jetzt verwenden. Die Niyyah, wie wir gesagt haben, ist eine Bedingung, ist ein Schart. Und was bedeutet Schart? Per Definition. Schart per Definition bedeutet, oder jede Sache ist ein Schart, die, wenn sie unterlassen wird, die Ibadah, beziehungsweise der Vertrag, je nachdem worum es gerade geht, die Sache worum es geht, ungültig wird. Aber wenn sie erfüllt wird, wenn dieser Schart erfüllt wird, bedeutet es noch lange nicht, dass die Ibadah oder der Vertrag oder was auch immer gültig ist, sahih ist. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Wir sind im Kapitel Al-Wudu. Eine Schart für die Gültigkeit des Wudu ist zum Beispiel, dass du Wasser verwendest, das Tahur ist. Darüber haben wir aber schon gesprochen. Das Wasser darf nicht Tahir sein, darf nicht Najis sein, es muss Tahur sein. Und dieses Tahur-Wasser, was du verwendest, wenn du es verwendest, Entschuldigung, wenn du es nicht verwendest, dann ist dein Wudu ungültig. Das heißt Fasid. Aber wenn du es verwendest, heißt es dann automatisch, dass du einen gültigen Wudu durchgeführt hast? Antwort lautet nein. Weil es könnte ja sein, dass du bestimmte Körperteile nicht richtig gewaschen hast oder ähnliches. Das ist die Definition von Schart. Schart ist das, wenn es nicht vorhanden ist, dann ist die Sache Fasid. Wenn sie vorhanden ist, bedeutet es noch nicht, dass die Sache sahih ist. Was soll man konkret beabsichtigen? Es reicht, wenn man einfach einen Wudu beabsichtigt. Oder wenn man... Kann ich nichts dafür. Ich habe das Gerät an, mehr kann ich nicht machen. Was soll man konkret beabsichtigen? Es reicht, wenn man einen Wudu beabsichtigt oder wenn man ersatzweise zum Beispiel einfach beabsichtigt, den Hadath zu entfernen. Hadath, wisst ihr noch, das ist das, nicht Gegenstück, aber das ist die Unreinheit im übertragenen Sinne, die abstrakte Unreinheit. Und die wirkliche Unreinheit ist die Chabath. Oder Najasa. Okay? Das heißt, wenn ich die Niyya habe, den Hadath zu entfernen, oder die Niyya habe, Wudu zu machen, dann reicht es vollkommen aus. Dann ist der Wudu gültig und ich darf damit jede Ibadah verrichten, für die man eine, für die man Wudu braucht. Wie zum Beispiel das Salah. Wenn ich allerdings die eine andere Absicht fasse. Stell dir mal vor, der erste Fall, ja, ich habe die Absicht gefasst, Wudu zu machen. Diese Absicht ist allgemein und beinhaltet sozusagen jede Ibadah, für die man Wudu braucht. Oder wenn ich die Absicht fasse, den Hadath zu entfernen, dann darf ich jede Ibadah machen, für die man Wudu braucht. Aber stell dir mal vor, ich beabsichtige etwas, was nicht alle Ibadat beinhaltet. Zum Beispiel, jemand macht Wudu, damit er 2 Raka'a beten kann, bevor er sich in die Moschee hinsetzt. Jemand möchte in die Moschee gehen, ein Buch lesen, zu einer Zeit, in der es kein Salah gerade stattfindet, und erinnert sich, ich habe kein Wudu, also geht er jetzt runter mit der Absicht, Wudu zu nehmen, damit er 2 Raka'a Tahiyatul Masjid beten darf. Er macht das, dann stellt sich die Frage, wenn dann die Gebetszeit eintrifft, darf er mit diesem Wudu dann auch ein Fardgebet verrichten? Ja oder nein? Und die Antwort lautet, er darf. Er darf. Und denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Wenn jemand von euch Muhdith geworden ist, Muhdith haben wir gesagt, ist jemand, der den Hadath in sich trägt. Also das ist jemand, der kein Wudu hat. Wenn jemand von euch Muhdith geworden ist, nimmt Allah dessen Salah nicht an, bis er den Wudu durchgeführt hat. Und diese Person war Muhdith, hat den Wudu durchgeführt, also nimmt Allah auch sein Salah an. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Unterschied gemacht zwischen einer Person, die den Wudu durchführt, aufgrund einer freiwilligen Ibadah oder aufgrund einer Pflicht-Ibadah. Und das ist auch logisch gesehen die stärkere Ansicht, weil jemand, wenn er den Wudu verrichtet, um den Hadath zu entfernen, dann ist der Hadath entfernt. Und wir kennen keine verschiedenen Formen des Hadath. Im Sinne von, dass man, wir kennen zwar großen Hadath und kleinen Hadath, aber wir kennen nur einen Hadath. Entweder man ist Muhdith oder man ist nicht Muhdith. Wir kennen nicht, dass man 2 verschiedene Hadath in sich trägt. Und deswegen, wie wir gleich auch sehen werden, es genügt auch, dass man, oder auch jetzt sagen kann, es genügt, wenn jemand zum Beispiel mehrere Taten gemacht hat, wodurch er Muhdith geworden ist, wie zum Beispiel, er hat sein kleines Geschäft verrichtet und sein großes Geschäft verrichtet. Dann hat er zwei Sachen gemacht. Aber trotzdem trägt er in sich nur einen Hadath. Und wenn du sagst, er trägt in sich mehrere Hadath, ist auch kein Problem. Letztendlich, wenn er Wudu macht, sind alle Hadath entfernt. Ja? Und wenn alle Hadath entfernt sind, ist er nicht Muhdith. Und wenn er nicht Muhdith ist, dann ist er Tahir. Und wenn er Tahir ist, dann darf er beten. Egal, welche Absicht er gehabt hat. Natürlich ist es besser, dass man diese Sache aus dem Weg geht, indem man einfach die Absicht fasst, Wudu zu machen oder den Hadath zu entfernen oder allgemein alles zu machen, was man machen darf, wenn man, oder wofür man Wudu braucht. Daraus ergibt sich, dass ein Russel ist die Ganzwaschung, zum Beispiel aufgrund von Janaba. Daraus ergibt sich, aus dem, was wir gesagt haben, dass ein Russel, der Mustahab ist, genügt, auch wenn man einen Russel durchführen muss, der Wajib ist. Denn in beiden Fällen wird der Hadath beseitigt. In beiden Fällen wird der Hadath beseitigt. Hieraus ergibt sich, dass ein Russel am Freitag, sofern man der Ansicht ist, dass das Russel am Freitag eine Sunna ist. Wenn man also am Freitag Junub ist und den Russel durchführt aufgrund des Freitages, weil es eine Sunna ist, am Freitag den Russel durchzuführen, ist dadurch automatisch auch die Janaba entfernt. Und man muss nicht einmal Russel machen für den Freitag und noch einmal Russel machen für die Janaba, sondern einmal reicht, dadurch ist nämlich die, weil wir gesagt haben, sobald du Wudu machst, beziehungsweise sobald du Russel machst, ist der Hadath entfernt. Und wenn der Hadath entfernt ist, gibt es keinen Grund, dass du noch einmal zusätzlich einen weiteren Russel durchführen musst. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, machst du einen Russel mit beiden Absichten. Wann fasst man die Absicht? Wann fasst man die Niyya? Wir haben gesagt, dass die Niyya eine Bedingung ist, ein Schart ist. Das bedeutet, sie muss stattfinden, bevor man mit der ersten Rukunhandel des Wudu beginnt. Das heißt, das Wudu hat bestimmte Pflichtteile, die nennt man Rukun oder Wajib. Und diese Teile, damit du die Absicht gehabt hast während des gesamten Wudu, damit du deine Absicht gehabt hast während des gesamten Wudu, musst du die Absicht fassen, bevor du mit dem ersten Teil des Wudu beginnst. Was ist der erste Teil des Wudu? Der erste Teil des Wudu ist zwar das Waschen der Hände, aber dieser Teil, wie wir sehen werden, ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der erste Teil des Wudu, der Pflicht ist, der Rukun ist oder Wajib ist, ist das Waschen des Gesichtes. Denn Allah sagt subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch euer Gesicht. Allah hat mit dem Gesicht zuerst angefangen, also das Gesicht, das erste, was du waschen musst. Deswegen ist das der späteste Zeitpunkt, an dem du die Absicht gefasst haben musst. Wenn du sie vorher fasst, dann ist deine Belohnung vollkommener. Und wenn du sie erst fasst, kurz vor dem Waschen des Gesichtes, dann hast du das Mindeste getan, was du machen musst. Und wenn du sie erst danach fasst, dann ist dein Wudu ungültig und du musst von Neuem beginnen. Diese Niyya muss man nicht während des gesamten Wudu vergegenwärtigen, sondern es reicht, wenn man sie vor dem Wudu fasst und sie nicht ändert. Das Aussprechen der Niyya vor dem Wudu ist eine Bid'a und ist haram. Denn es gibt keine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das gemacht hat vor dem Wudu und auch nicht vor dem Salah. Und grundsätzlich darf man bei einer Ibadah nichts machen, es sei denn, man hat dafür einen Beweis aus Koran oder Sunna oder aus den bekannten Formen der Beweisführung. Warum haben wir gesagt, dass die Niyya ein Schart ist und kein Rukun ist? Rukun auf Deutsch bedeutet unter anderem Säule. Man sagt Rukun, man sagt Fard, man sagt Wajib. Das sind alles für uns Synonyme grundsätzlich. Außer in bestimmten Ibadat wie das Salah und die Hajj und die Umrah. Grundsätzlich sind Fard und Wajib und Rukun sind gemäß der meisten Gelehrten Synonyme. Das heißt, das eine bedeutet das andere. Alles sind Dinge, die, wenn du sie tust, wirst du dafür belohnt. Wenn du sie nicht tust, wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. In Bezug auf die Ibadat bezeichnen wir das, was die Ibadah ausmacht oder was ein unbedingter Bestandteil der Ibadah ist oder das, ohne dem man sich diese Ibadah nicht vorstellen kann, bezeichnen wir als Rukun. Und wenn du dir vorstellst, dass der Wudu besteht aus dem Waschen vier Körperteilen, wie Allah im Koran Surah Al-Ma'idah gesagt hat, so kannst du sehen, dass du kannst jemanden als Mutawaddi bezeichnen, wenn er diese vier Sachen gemacht hat, auch wenn er nicht, wenn du nicht sehen kannst, welche Absicht er gefasst hat. Insofern ist es die Absicht nicht etwas, was den Wudu an sich ausmacht. Gleichzeitig ein weiteres Argument ist, dass die Absicht etwas ist, die allen vier Körperteilen vorausgehen muss. Und das ist die Natur von Schart. Die Natur von Schart ist, dass sie dem der Ibadah vorausgeht. Ja? Du musst erstmal Tahur Wasser besorgen, damit du Wudu machen kannst. Richtig? Du musst erst Muslim sein, damit du beten darfst oder kannst. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Voraussetzung, diese Schart, die gehen der Ibadah voraus. Und das gleiche ist bei der Niyya. Und deswegen sagen wir, dass die Niyya eher Schart ist als Rukun. Auf der anderen Seite kann man gut verstehen, warum manche Ulama gesagt haben, dass der Schart, Entschuldigung, dass die Niyya ein Rukun ist. Weil diese Niyya, ohne sie ist der Wudu nicht vorstellbar, gemäß der Mehrheit der Ulama. Und sie wird auch die ganze Zeit beibehalten während der gesamten Ibadah. Somit ist sie auch wiederum Teil der Ibadah. Aber wie gesagt, richtiger ist, dass die Niyya ein Schart ist. Aber das hat für uns in der Praxis keine große Relevanz, außer dass nach der bevorzugten Ansicht darf man die Absicht kurz vor der Ibadah fassen. Selbst wenn man sie danach nicht nochmal sich ins Gedächtnis ruft und beginnt sich zu waschen. Das heißt, ein zeitlicher kurzer Abstand zwischen der Niyya und dem Beginn des Wudu ist gemäß der Mehrheit der Ulama kein Problem. Ansonsten, wenn du sagst, es ist ein Rukun, eine Säule, dann stellt das ein Problem dar, weil dann hast du diese Ibadah nicht zusammenhängend vollzogen. Wallahu a'lam. Die Rukun des Wudu hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'idah erwähnt. Ich wiederhole noch einmal die Ayah sinngemäß. Wascht euch das Gesicht, die Hände bis zu den Ellbogen, streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Das sind die vier Rukun im Sinne von die vier Dinge, die man zu waschen hat. Dazu kommt noch hinzu die Reihenfolge dieser Körperteile, denn gemäß der Mehrheit der Ulama darfst du nicht die Reihenfolge durcheinander bringen. Und als sechstes kommt noch hinzu, dass du diese Körperteile, diese vier, die du zu waschen hast, hintereinander wäschst, ohne zu großen zeitlichen Abstand dazwischen. Das ist, was man nennt als Mualah. Mualah. Tayyib. Zunächst einmal schauen wir uns die Körperteile an, die es zu waschen gilt. Erstens das Gesicht. Unter dem Gesicht verstehen wir vertikal betrachtet, das heißt von oben nach unten, als höchste Stelle die Stelle, wo der Haaransatz beginnt. Das heißt, dort, wo normalerweise die Haare eines Menschen wachsen, sage ich dann normalerweise, denn manche Menschen haben ihre Köpfe rasiert, ne? Und manche Menschen haben keine Haare auf dem Haupt. Deswegen dort, wo normalerweise die Haare wachsen, dort beginnt vertikal gesehen das Gesicht. Und es endet beim Kinn. Es endet beim Kinn. Das heißt, der vordere Teil des Kinns, der sichtbare vordere Teil des Kinns gehört noch dazu, aber ab der Senkung des Kinns gehört es nicht mehr zum Gesicht dazu. Das ist der Teil, den man von vorne zu waschen hat. Horizontal gesehen ist es von dem einen Ohrläppchen, die Stelle neben dem Ohr, zwischen dem Ohren und dem, diese weiße oder diese leere Stelle zwischen den Ohren und den Barthaaren, das ist die Stelle, wo das Gesicht horizontal jeweils beginnt und endet. Beim einen Ohr beginnt, beim anderen Ohr endet. Wenn wir das Gesicht waschen möchten, dann bedeutet waschen, dass wir Wasser fließen lassen über das entsprechende Körperteil. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Begriffe, die wir voneinander unterscheiden müssen. Einmal waschen und einmal streichen. Auf Arabisch Russel und, oder Rassel und auf der anderen Seite Masch. Unter Rassel verstehen wir, dass man Wasser nimmt und kippt oder fließen lässt auf ein bestimmtes Körperteil. Das heißt zum Beispiel, dass du deine Hand mit Wasser füllst und dieses Wasser auf dein Gesicht tust und dann das Wasser verteilst auf das gesamte Gesicht. Das heißt, man hat also sein Gesicht gewaschen. Sobald man Wasser auf sein Gesicht fließen lässt oder Wasser in die Hand nimmt und es dann fließen lässt und das Wasser dann, was das Gesicht erreicht hat, eben am gesamten Gesicht verteilt ist. Also keine Bedingung, dass das Wasser über das gesamte Gesicht geflossen wird. Und es ist auch keine Bedingung, dass die, dass man das gesamte Gesicht einreibt. Sondern entscheidend ist, dass das Wasser an das gesamte Gesicht kommt. Entweder indem man das ganze Gesicht, über das gesamte Gesicht Wasser kippt, oder indem, und dann hat man es eben nicht eingerieben, das gesamte, weißt du, das Gesicht, wie wenn du deinen Kopf zum Beispiel oder dein Gesicht unter den Wasserhahn hältst, dann hast du dein Gesicht nicht eingerieben mit der Hand. Und die andere Art ist, dass du Wasser nimmst, es auf dein Gesicht fließen lässt und danach den Rest, danach das Wasser verteilst auf deinem gesamten Gesicht und es dadurch einreibst. Durch eine von beiden Arten hast du dein gesamtes Gesicht gewaschen. Und du brauchst richtigerweise nicht die Körperteile, die zu waschen sind, unbedingt darüber mit den Händen zu fahren. Das brauchst du nicht unbedingt. Auch wenn schon manche Ulama das gesagt haben, rahimahumullah. Dann als zweites Körperteil haben wir die Hände zu waschen bis zu den Ellbogen. Das Waschen der Hände bis zu den Ellbogen bedeutet, dass man von den Fingerspitzen bis inklusive der Ellbogen wäscht. Das heißt also, wenn wir sagen von bis ab der Hand oder von den Fingern bis zu den Ellbogen, dann meinen wir, dass sowohl der Anfang als auch das Ende in diesem Begriff Hand beinhaltet ist. Weil manchmal ist das Ende, die Grenze, im Begriff drin und manchmal ist es nicht im Begriff drin. Okay? Das hängt mit bestimmten sprachlichen Sachen zusammen, aber in diesem Fall gemeint ist eben auch inklusive der Ellbogen, denn so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu durchgeführt. Da heißt es ausdrücklich, dass er es so gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Sollte jemand ein unvollständiges Gliedmaß haben, zum Beispiel, weil er drei Finger ihm fehlen oder ein Teil seiner Hand ihm fehlt, dann wäscht er einfach denjenigen Teil, der übrig geblieben ist. Denn Allah sagte, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, so fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Das heißt, wenn ich euch mit etwas beauftrage, dann verrichtet es, soweit ihr könnt. Wenn jemand zu wenig Hand hat, kann es auch sein, dass er zu wenig Hand hat. Wie stellt euch vor, jemand hat einen sechsten Finger. Auch in diesem Fall ist er verpflichtet, seine gesamten sechs Finger zu waschen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das Waschen der Hände auferlegt und der eine hat vier, der andere hat fünf, der andere hat sechs Und er, subhanahu wa ta'ala, hat keinen Unterschied gemacht zwischen einem Finger zu viel und einem Finger zu wenig. In beiden Fällen muss man diejenigen Finger waschen, die man hat. Und das Gleiche, was wir für die Handfinger gesagt haben, gilt auch für die Fußzehen. Sollte jemand allerdings eine künstliche Hand haben, dann braucht er diese künstliche Hand nicht zu waschen, richtigerweise. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aufgetragen, unsere Hände zu waschen. Und eine künstliche Hand gehört nicht zu unseren Händen. Wenn man an seiner Hand einen Ring trägt, dann muss man darauf achten, dass das Wasser an die gesamte Hand gelangt. Das heißt, entweder man nimmt den Ring ab, wenn man seine Hand wäscht, oder man bewegt ihn so, dass man sicher ist, dass das Wasser auch unter diesen Ringfinger gekommen ist. Denn wenn man das nicht macht, dann hat man einen Teil der Hand nicht gewaschen. Und wenn man einen Teil der Hand nicht gewaschen hat, hat man die Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala nicht umgesetzt. Und wenn man die Anordnung nicht umgesetzt hat, dann ist der Wudu ungültig. Kommen wir zum dritten Teil, der zu waschen ist, beziehungsweise, Entschuldigung, der dritte Teil, Überparteil, den Allah erwähnt hat in der Ayah, der ist aber allerdings nicht zu waschen, sondern zu streichen. Das heißt, man macht hier in diesem Fall Masch. Und Masch bedeutet, liebe Geschwister, Masch heißt reiben auf Arabisch. Und gemeint ist, dass man mit der feuchten Hand oder mit der nassen Hand über eine bestimmte Sache streift. Das bedeutet, oder streicht. Das bedeutet Masch. Und in Bezug auf den Kopf hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass wir ihn streichen sollen, über ihn streichen sollen und nicht, dass man über diesen Kopf, dass man diesen Kopf wäscht. Welchen Teil gilt es zu benetzen? Welchen Teil gilt es, dass man darüber streicht? Die Antwort lautet, über den gesamten Bereich, der normalerweise, wo normalerweise die Kopfhaare wachsen. Das heißt, man muss den gesamten Bereich, es reicht also nicht aus, indem man nur ein Drittel oder nur ein Viertel der Kopfhaare benetzt. Wo beginnt man, wo endet man? So heißt es ausdrücklich in einem Hadith von Abdullah ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, dass der Prophet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba ila qafahu, thumma raddahuma ila al-mawdu' alladhi bada'a minhu. Das heißt, er begann mit dem vorderen Teil des Kopfes und ging bis zu seinem Nacken. Hiernach kehrte er zur Stelle zurück, von wo aus er angefangen hat. Und das bedeutet also eindeutig, dass man, wenn man den Kopf einmal benetzt, dann ist man über die gesamte Kopffläche zweimal gefahren, aber es wird als einmal gewertet. Deswegen, man sagt, man streicht nur einmal über den Kopf, allerdings in Wirklichkeit geht man einmal nach hinten und wieder nach vorne. Es ist also entgegen der Sunnah, dass man zum Beispiel von hinten beginnt und hinten wieder endet, sondern man beginnt vorne und endet auch wieder vorne, so wie es in diesem Hadith ausdrücklich heißt. Es gibt andere Hadithe, die mehrdeutig sind, aber dieser Hadith von Abdullah ibn Zayd, radiallahu an, er und Uthman ibn Affan, das sind die beiden berühmten Hadith in Bukhari und Muslim, die den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschreiben. In diesem Hadithen heißt es eindeutig, dass man von vorne beginnt und von hinten von vorne beginnt und auch vorne wieder endet. Die Tatsache, dass man über die Kopfhaare einmal nach hinten streicht und nach vorne streicht, die Frage ist, macht man das, weil es eine reine Ibadah ist, oder macht man das, damit jedes einzelne Härchen von beiden Seiten benetzt wird? Wenn du sagst, man macht es, damit jedes einzelne Härchen von beiden Seiten, von vorne und von hinten benetzt wird, dann würdest du automatisch sagen, dass jemand, der eine Glatze hat, nur einmal über seinen Kopf streichen muss. Wenn du allerdings sagst, dass es eine reine Ibadah ist, was stärker ist, dann bedeutet es, dass du auch demjenigen, der eine Glatze hat, sagst, er soll auch von vorne beginnen und auch vorne wieder enden. Und das ist der Nutzen, wenn man die Usul richtig lernt, damit man sich nicht selbst widerspricht, indem man zum Beispiel sagt, Es ist eine logische Ibadah und gleichzeitig fordert man von einem Glatzkopf ebenfalls auf, fordert man von ihm ebenfalls, dass er, wie heißt es, dass man sagt, dass es eine logische Ibadah ist und trotzdem sagt man ihm, er soll vorne beginnen und auch vorne wieder enden, dann hätte man sich in diesem Fall einfach widersprochen. Streicht man auch über den Nacken und auch über das ist ein Teil der Stirn, darüber ist gemäß der richtigeren Ansicht nichts Authentisches über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Deswegen lässt man so etwas weg. Wenn wir über den Kopf streichen, stellt sich die Frage, gehören die Ohren zum Kopf dazu? Oder gehören die Ohren zum Gesicht? Oder gehören die Vorderseite der Ohren zum Gesicht und die Rückseite der Ohren zum Kopf? Und die richtige Ansicht unter den Ulama ist, dass die Ohren zum Kopf gehören. Und deswegen streicht man über die Ohren, sowohl über die Innenseite als auch über die Außenseite. Und man wäscht nicht seine Ohren innen und außen. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Die Gelehrten sind sich aber darüber einig, auch wenn die Ohren zum Kopf gehören, dass der Wudu gültig ist, selbst wenn man die Ohren nicht gewaschen hat. Oder selbst wenn man die Ohren nicht benetzt hat. Sie gehören zum Kopf dazu. Man ist aufgefordert, das zu machen. Sollte man es allerdings vergessen haben, ist der Wudu trotzdem gültig. Wenn man die Ohren über die Ohren streift, über die Ohren benetzt, dann darf man das mit dem übrig gebliebenen Wasser vom Benetzen der Kopfhaut. Das heißt also, wenn du über deine Kopfhaut gefahren bist, einmal nach hinten, einmal wieder nach vorne, dann ist deine Hand immer noch feucht. Dann darfst du mit deinen Fingern auch über deine Ohren streifen und du musst nicht neues Wasser schöpfen. Es gibt eine umstrittene Überlieferung, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam neues Wasser geschöpft hat für das Streichen über die Ohren. Wenn man der Überzeugung ist, dass es authentisch ist, darf man danach handeln. Ansonsten ist es erlaubt, dass man auch mit dem gleichen Wasser über seine Ohren streift. Hier stellt sich eine weitere Frage, und zwar, was ist, wenn man den Wudu ordnungsgemäß durchführt, dann aber, wenn es zum Masch über den Kopf kommt, streicht eine andere Person einen über den Kopf? Die Ansicht mehrerer Muhakkikun, das heißt Muhakkik-Gelehrte, das sind diejenigen Gelehrte, liebe Geschwister, das sind die späteren Gelehrten, die Ansichten der früheren Gelehrten genauestens untersucht haben, ihre Beweise, das Für und das Wider ausführlich diskutiert haben und zu einem Entschluss gekommen sind, um zu sagen, welche Ansicht unter den Ulama der Wahrheit näher ist als ein anderer. Wie zum Beispiel Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, gehört zu den Muhaqqiq-Gelehrten. Die Ansicht mehrerer Muhaqqiq-Gelehrten ist, dass der Wudu in diesem Fall sahih ist. Das heißt also, wenn du Wudu machst und dann kommst du zum Streichen im Kopf und du sagst jemandem, streich du mir über den Kopf. Ja? Weil letztendlich geht es darum, dass über den Kopf gestrichen wird und dadurch, dass du jemanden aufgefordert, jemanden damit beauftragt hast, hast du auch die Absicht für das Streichen über den Kopf gehabt und deswegen gilt auch dein Wudu. Und sollte die Person eine kranke Person sein, die nicht sich über den Kopf streichen kann, dann ist der Wudu gemäß Ijma' sahih. Richtigerweise gilt der Wudu auch, wenn man den Masch mit einem nassen Tuch durchführt. Das heißt, statt dass du deine Hand benutzt, nimmst du ein nasses Tuch und streichst da über den Kopf. Richtigerweise, auch wenn es keine Sunna ist, ist dein Wudu auch sahih, wenn du statt den Masch deinen Kopf wäschst. Statt dass du also über den Kopf streichst, mit der feuchten Hand wäschst du deinen Kopf. Denn in diesem Fall hast du mehr getan als nur Masch. Du hast etwas Schlechtes getan, etwas Übles getan, aber Masih hast du getan. Deswegen kann man nicht sagen, dass dein Wudu in diesem Fall ungültig ist. Das ist ähnlich wie zum Beispiel eine Person, sie macht Wudu und sie wäscht jedes Körperteil 4-mal statt 3-mal. Also sie hat 3-mal gewaschen, sie hat sogar einmal gewaschen. Das heißt, sie hat einmal gewaschen, also ist der Wudu gültig. Also wir können nicht sagen, dass wenn er 4-mal wäscht, dass sein Wudu dadurch ungültig geworden ist. Denn die Zahl 1 ist in der Zahl 4 beinhaltet, auch wenn er etwas Schlechtes gemacht hat, was Übles gemacht hat und ungerecht gewesen ist. Man streicht gemäß der Mehrheit der Ulama, und das ist auch die richtige Ansicht, nur einmal über den Kopf. Und mit einem Mal, wie wir gesagt haben, ist gemeint, dass man von vorne beginnt, nach hinten geht und wieder von vorne beim Haaransatz endet. Und der Grund ist, dass die Hadithe, alle darauf, also die Hadithe, die authentischen Hadithe bei Bukhari und bei Muslim weisen darauf hin. Und es gibt ein paar unauthentische Überlieferungen, die maximal sich gegenseitig stärken, aber immer noch dann im Widerspruch stehen zu den authentischen Überlieferungen. Und deswegen braucht man nicht den Kopf dreimal zu streichen. Auch logisch gesehen, wenn man dreimal streicht, dann hat man schon gewaschen und nicht mehr gestreicht. Bismillah. Dann gehen wir weiter zum letzten Körperteil, der zu waschen ist, den Allah subhanahu wa ta'ala in der Ayah erwähnt hat. Und zwar geht es um das Waschen der Füße. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeordnet, die Füße zu waschen bis zu den Fußknöcheln. Das sind diejenigen zwei Knochen, die jeweils bei jedem Fuß links und rechts hinausschauen. Und danach folgt eben das Unterbein. Und dieser Bereich, Allah hat uns von uns verlangt, das zu waschen. Und die Fußknöchel sind auch hier wieder wie die Ellbogen bei den Händen mit inbegriffen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, das heißt, dann wusch er seinen rechten Fuß, bis er zum Unterschenkel gelangte. Das bedeutet, dass eindeutig der Fußknöchel drin war. Das heißt, mit beinhaltet war. Hiernach wusch er auch seinen linken Fuß, bis er zum Unterschenkel gelangte, sallallahu alaihi wasallam. Der fünfte Rücken des Wudu, das waren die vier Rücken, die man zu waschen hat. Der fünfte Rücken, haben wir gesagt, ist die Reihenfolge, auf Arabisch Tertib. Und die Reihenfolge ist auch verpflichtend, gemäß der Mehrheit der Ulama, weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Reihenfolge vorgegeben hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam es in dieser Reihenfolge nachgemacht hat. Und wir kennen keinen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Reihenfolge umgedreht hat. Und normalerweise gilt eine Regel, ma waqa'a bayanan li wajibin fa huwa wajib. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas umsetzt, was eine Pflicht ist, dann ist auch seine Art und Weise der Umsetzung als eine Pflicht. Dann ist auch die Art und Weise seiner Umsetzung eine Pflicht. Das heißt, Allah hat ihn zum Wudu aufgefordert. Er hat uns den Wudu auf die Art und Weise vorgemacht, also ist auch die Wudu in der Art, wie er es vorgemacht hat, Pflicht. Und wir nehmen davon aus, worauf die Beweise hindeuten. Zum Beispiel, er hat sallallahu alaihi wasallam dreimal seine Körperteile gewaschen. Die Ayah weist darauf hin, dass der Wudu gültig ist, sobald man nur einmal jedes Körperteil gewaschen hat. Denn sobald du nur einmal jedes Körperteil gewaschen hast, hast du die Anordnung Allahs subhanahu wa ta'ala umgesetzt. Und das nennt man, Sarif, diese Art von Beweisführung oder die Tatsache, dass diese Ayah, die offensichtliche Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder die Tatsache, dass die Ayah beweist, dass nicht das dreimal gewaschen Pflicht ist, sondern nur einmal gewaschen Pflicht ist, diese Form, diese Ayah nennt man Sarif, das heißt, sie wendet den Blick ab davon, dass wir eine Sache als Pflicht betrachten, dazu, dass wir eine Sache eben als freiwillig betrachten, als eine Sunnah betrachten. Und auch die Ayah an sich beweist die Sache, denn wer über die Ayah nachsinnt, merkt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, wenn du dich zum Gebet aufstellen willst, dann sollst du dein Gesicht waschen, dann sollst du deine Hände waschen, dann sollst du über deinen Kopf streichen und dann sollst du wieder deine Füße waschen. Wenn es also keine verpflichtende Reihenfolge wäre, dann hätte er subhanahu wa ta'ala erstmal gesagt, wasch dir dein Gesicht, deine Hände, deine Füße und streiche über den Kopf. Aber die Tatsache, dass er zweimal das Waschen erwähnt hat, dann das Streichen, dann wieder das Waschen, weist darauf hin, dass es beabsichtigt ist. Das heißt, weist darauf hin, dass die Reihenfolge auch so vorgegeben ist. Wenn jemand sagt, okay, es könnte aber auch freiwillig sein, sagen wir Stopp, die Anordnung der Ayah weist darauf hin, dass das, was folgt, eine Pflicht ist. Und wir, wie gesagt, kennen auch keinen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingedeutet hat, dass es eben, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal Dinge gemacht, damit wir verstehen, dass es keine Pflicht ist. Und in diesem Fall kennen wir es nicht, deswegen bleiben wir grundsätzlich bei dem, was normalerweise der Fall ist. Natürlich reden wir hier, was die Reihenfolge angeht, zwischen Fard und Fard, zwischen Rukun und Rukun, zwischen Wajib und Wajib. Wir reden nicht zwischen den Sunna-Teilen, sondern wir reden zwischen Fard und Fard. Das heißt also, du darfst nicht die Arme waschen, bevor du das Gesicht wäschst. Und du darfst nicht die Füße waschen, bevor du da über den Kopf streichst. Ja? Sondern diese Reihenfolge dieser vier Körperteile, erstmal Gesicht waschen, dann über dann Hände waschen, dann das Hände bis zu den Ellbogen, danach über den Kopf streichen und danach die Füße waschen. Diese Reihenfolge dieser vier Dinge, das ist gemeint mit der Reihenfolge mit At-Tartib, die einzuhalten ist. Und die sechste Säule und letzte ist Al-Mualah. Mualah, haben wir gesagt, bedeutet, den einen Rücken direkt nach dem anderen durchzuführen. Das heißt, angenommen, du gehst morgens, du willst aus dem Haus gehen und du wäschst dir das Gesicht und beginnst damit mit dem Wudu. Und dann, weil du es eilig hast, sagst du, ich mache später weiter. Okay? Gehst zur Arbeit und dann bei der Arbeit sagst du, okay, ich mache jetzt, ich habe ja zu Hause schon mein Gesicht gewaschen, jetzt mache ich einfach weiter. Dann sicherlich wird jeder sagen, der Abstand, der zeitliche Abstand ist viel zu groß, als dass man das als eine Ibadah bezeichnen könnte, als Wudu noch bezeichnen könnte. Und deswegen gilt dieser Wudu nicht. Und sollte der Abstand allerdings klein sein, wie zum Beispiel, du wäschst dir dein Gesicht zu Hause, danach geht das Wasser aus und dann sagst du, okay, ich gehe in die Moschee, damit ich dort mein Wudu weiterführen kann. Diese Art von zeitlicher Abstand ist gering, wie die Moschee, wo du normalerweise beten gehst. Nicht, dass du jetzt sagst, du gehst nach Makkah zum Beispiel und machst dann dort weiter. Okay? Auf jeden Fall, diese Art von zeitlicher Abstand, der dem Urf unterliegt, das heißt, das, was man normalerweise als zu großen Abstand bezeichnet, ist das ist derjenige Abstand, der den Mualah zugrunde macht, der den Mualah zunichte macht. Das heißt, man müsste dann den Wudu von neuem beginnen. Und der Beweis für Mualah ist erstens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es immer so gemacht hat. Zweitens, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal einen Mann sah, der einen Teil seines Fußes nicht gewaschen hatte, der so groß wie ein Fingernagel war, betrachtete er den Wudu als Fasid. Und er hat ihm nicht gesagt, du sollst deinen Fuß einfach waschen. Weil der Fuß ist sogar das Letzte, was du zu waschen hast, richtig? Er hätte ihm sagen können, wasch deinen Fuß. Sondern er hat ihn sein Wudu als Fasid betrachtet und er musste sozusagen seinen gesamten Wudu wiederholen. Das Gebet sowieso, weil wenn das Wudu nicht gültig ist, dann ist auch das Salah nicht gültig. Dann kommen wir zum, wenn wir gelernt haben, welche Körperteile man zu waschen hat und wo sie beginnen, wo sie enden, stellt sich die Frage, was ist, wenn jemand mehr wäscht als vorgeschrieben? Es gibt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, Inna ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Meine Gemeinde wird am Tag der Auferstehung weiß und hell strahlend gerufen werden aufgrund der Spuren des Wudu. Wer also seine weißen Stellen verlängern kann, soll dies tun. Und hier müssen wir aufpassen. Die Gelehrten haben auch eindeutig darauf hingewiesen, dass der letzte Teil des Hadithes, فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ, wer also seine weißen Stellen verlängern kann, soll dies tun, ist nicht eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn es so aussieht, sondern es ist eine Aussage von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu selbst. Denn dieser Hadith wird über mehrere Sahaba über den Propheten überliefert, sallallahu alaihi wasallam, und keiner von ihnen erwähnte diesen Zusatz. Und das ist ein Beweis dafür, dass es eine Aussage von Abu Huraira ist. Und der Überlieferer, er hat nur nicht klar gemacht, dass es jetzt Aussage von Abu Huraira ist, und er dachte, es wäre die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das nennt man Idraj. Dieser Vorgang und dieser Zusatz, der fälschlicherweise dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, obwohl es nicht seine Aussage ist und dann eines Überlieferers, in diesem von Abu Huraira, nennt man Mudraj. Und deswegen, auch wenn es so aussieht, als hätte es der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, er hat es aber nicht gesagt. Und deswegen ist es keine Sunnah, dass man mehr wäscht als vorgeschrieben. Das heißt also, stell dir vor, du sollst ja deine Hand waschen bis zum Ellbogen. Dafür musst du zweifellos einen Teil des Oberarmes mitwaschen, damit du auf jeden Fall deinen Ellbogen gewaschen hast. Aber wenn jemand zum Beispiel auf die Idee kommt, jetzt bis zu den Schultern zu waschen, damit eben dieser leuchtende Teil größer wird, Yawm al-Qiyamah, dann sagen wir, nein, das ist eine Zuwiderhandlung und ein falsches Verständnis des Hadithes über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und zu guter Letzt stellt sich die Frage, was macht man, nachdem wir gelernt haben, was wir waschen müssen? Was macht man, wenn man einen bestimmten Teil nicht waschen kann? Nicht, weil er nicht vorhanden ist, sondern er ist vorhanden, aber man hat zum Beispiel eine Verletzung oder ähnliches. Erstens, grundsätzlich gilt, man muss die Körperteile waschen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert hat zu waschen. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass man auch diese Teile waschen kann. Wenn jemand also Wachs an der Hand hat oder Lack oder Sekundenkleber oder Nagellack an den Fingernägeln, wie die Frauen, oder andere wasserabweisende Stoffe und Substanzen an der Haut hat, muss er versuchen, diese zu entfernen, denn wenn er das nicht macht, dann ist sein Wudu ungültig. Die Frage ist aber, was ist, wenn man eine Wunde am Körper hat? Dann gilt, wenn man diese Wunde trotzdem waschen kann, muss man sie waschen. Das ist der erste Schritt. Das heißt, du hast eine Wunde in deiner Hand, weil du dich geschnitten hast oder verletzt hast oder ähnliches, und du kannst deine Hand waschen und es ist kein Problem, dass Wasser auch fließt über die Wunde, dann bist du dazu verpflichtet, auch die gesamte Hand so zu waschen. Der zweite Fall ist, dass die Wunde, wenn du sie waschen würdest, größer wird oder die Heilung dadurch hinausgezögert wird. In diesem Fall ist es ausreichend, wenn du statt zu waschen, darüber Masch machst. Das heißt, reicht, wenn du deine mit der feuchten Hand oder mit einem Tuch darüber streichst, wie wir gesagt haben. Der dritte Fall ist, wenn du weder waschen kannst, noch Masch machen kannst. In diesem Fall tritt an diese Stelle der Tayammum. Das heißt, der Tayammum tritt nicht an die Stelle des gesamten Wudu, sondern nur an diese Stelle, die man nicht waschen kann. Das bedeutet, wir haben insgesamt drei mögliche Reihenfolgen. Erstens, man macht Tayammum, danach Wudu und lässt die Stelle aus, die man nicht waschen kann. Zweitens, man macht Wudu und danach Tayammum. Und der dritte Fall ist, man macht Wudu bis zur Stelle, die man nicht waschen kann, und danach macht man Tayammum und danach führt man den Wudu zu Ende. Und all diese drei möglichen Situationen sind erlaubt. Aber natürlich kann es auch sein, dass eine Person mehrere Wunden hat am Körper, dann ist sicherlich es sinnvoller und einfacher, wenn er den Tayammum am Anfang macht oder am Ende macht. Das ist der Teil, den wir heute vorgehabt haben, durchzugehen. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir mit den Sunnah-Teilen des Wudu weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.